Das ugandische nationale Exekutivkomitee der panafrikanischen Bewegung verurteilte am 17. Mai in einer Erklärung die inhumane Gräueltat des südkoreanischen Regimes, das die TVRK-Bürgerinnen immer noch zwangsweise zurückhält und die Forderung ihrer Familien nach ihrer Zurückschickung ablehnt.